Die Erklärung der Regierung der TVRK zur Verurteilung der Gesetzwidrigkeit und Brutalität der Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrates Nummer 2371, die von den USA und weiteren feindseligen Kräften aus Angst vor der qualitativen und quantitativen Verstärkung der staatlichen Atomstreitkräfte der TVRK fabriziert haben, wurde am 15. August als offizielles Dokument der UNO-Vollversammlung und des UN-Sicherheitsrates Nummer A 71 1011 S 2017 687 verteilt.